Schlag. Wer denkt an zum Huten, dass du so ein Spinner bist? Das war die drei Sprachen, wenn du mal einen Platz brauchst. Erinnerung von früher, und mir wird wirklich schlecht. Wenn ich an damals denke, hab ich das so unrecht. Erinnerung von früher, und mir wird wirklich schlecht. Wenn ich an damals denke, hab ich das so unrecht. Wie einer so ohne Rückkehr kannst du es denn nicht verstehen? Was am Politiker leben, nicht verlinkt zu sehen. Wie einer so ohne Rückkehr kannst du es denn nicht verstehen? Was am Politiker leben, nicht verlinkt zu sehen. Jetzt hast du gute Arbeit, wo ist denn auf Geld? Den ganzen Tag verloren, hat auf uns dir gefällt. Doch wo ist der Spaß geblieben, der das Leben besser macht? Ein Freund hast du vergessen, weil das uns von sprach. Erinnerung von früher, mir wird wirklich schlecht. Wenn ich an damals denke, hab ich das so unrecht. Erinnerung von früher, und mir wird wirklich schlecht. Wenn ich an damals denke, hab ich das so unrecht. Ja, wie ein Arschloch ohne Rückblick, kannst du es denn nicht verstehen? Und am verletzten Leben, ich will dich nicht versehen. Wie ein Arschloch ohne Rückblick, kannst du es denn nicht verstehen? Und am verletzten Leben, ich will dich nicht versehen. Unser Politiker lebt, ist er nicht zu sehen. Wir haben schon ohne Rückblick, kannst du es denn nicht erzählen?